Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt alte Schwule, alte Lesben, Homosexualität im Alter. Und folglich möchte ich natürlich gerne mit älteren oder mit alten Schwulen, mit älteren Lesben reden. Wie lebt ihr? Welche Probleme habt ihr? Wie war euer Coming Out früher? Oder vielleicht ist es ja noch gar nicht so lange her. Überhaupt, was denkt ihr, was bedeutet eurer Erfahrung nach alt werden und Homosexualität? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann ruft jetzt an 0130 2911 oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Nochmal die Telefonnummer kostenfrei 0130 29 11. Und es beginnt mit Gustav, 70 Jahre. Ja. Gustav. 71, naja. 71. Ja, ja, also 70 Jahre, alles klar, ohne Fahrzeugwäsche. Namen, das war doch guten Morgen. Ja, Gustav, guten Morgen. So, also. Du bist schwul. Ja, schwuler geht's nicht. Ja. Ja, und ich bin, kann ja gleich sagen, mein Coming Out hatte ich vor jetzt 50 Jahren etwa. Vor 50 Jahren, also ja, mit 20. Ja, war ich 20 Jahre alt. Ja, das war dann... In einer Zeit, das war ganz kurz nach dem Krieg. Ja. Da habe ich schon mein Coming Out gehabt. Ich habe mir nie etwas draus gemacht. Ja. Ja. Ich habe immer dazu gestanden, habe mich dazu bekannt. Wie war dein Coming Out damals? In der Zeit, denke ich mir, war das doch sicher sehr schwierig. Das war mehr als schwierig. Ja. Und irgendwie, naja, man ist damals, man ist halt ein bisschen rumgetuckt, ne? Mhm. Das ist ganz klar. In jungen Jahren, sag mal. Ich kam aus der Gefangenschaft. Ja. Ja. Und. Wann hast du es denn so für dich überhaupt gemerkt? Ach, da war ich acht Jahre alt. Acht Jahre alt? Acht, neun Jahre, ja. Nicht keinen Tag älter. Ja. Er war ganz, ganz blutjung. Hast du es dann bis zu deinem 20. Lebensjahr unterdrückt, auch nicht gelebt? Nein, ich habe das gelebt. Du hast es gelebt? Natürlich, ich habe das gelebt. Wo hast du es gelebt? Im Krieg auch? Im Krieg auch, ja, ja. Mit Soldaten dann? Mit, ja, ja, ja. Mit Kameraden. Ne? Was natürlich wahrscheinlich unglaublich gefährlich war, ne, wenn das rausgekommen wäre. Ja, das war schon gefährlich, aber es gab auch Schwule bei der Wehrmacht. Ne? Ja. Das ist ganz klar, die sind ja überall. Ja. Und in die Gefangenschaft bei den Amerikanern, da war das gar nicht schwer. Ja. Da war das eher möglich, oder vielleicht sogar gang und gäbe. Ja, es war auch unter amerikanischen Soldaten gang und gäbe. Ja. So, ja. Jetzt nach dem Krieg, du kamst aus der Gefangenschaft zurück und da sagst du, hast du dein wirkliches Coming Out gehabt. Ja, was bedeutete das damals, Coming Out? Ja, damals habe ich in Bonn gewohnt. Ja. Ja, ich wollte an und für sich studieren in Bonn. Ja. Ja. Das hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Jedenfalls habe ich in Bonn gewohnt und das war ja alles zertrümmert, war ja alles Trümmerlandschaft. Ja. Und da habe ich dann, um eine Wohnung und Unterkunft zu haben, da gab es früher so Notunterkünfte, gab es Bunker und alles Mögliche. Ja. Und ich bekam dann durch Zufall über die Uni dieses Jahr, geh mal da, und da entweder musste einer, eine Verbindung beitreten, die kamen damals schon auf, die ersten Verbindungen, das habe ich aber nicht gemacht. Also studentische Verbindung? Ja, studentische Verbindung. Wem hast du es denn dann zum ersten gesagt? Wer waren die ersten Leute? Die ersten Leute? Ach Gott, das waren Bekannte oder Hausbewohner. Hausbewohner, wie haben die... gesehen haben mit irgendwelchen Knaben. Ja, wie haben die darauf reagiert? Ja, also die eine Frau, die hatte auch einen 15-jährigen Jungen, den hat sie natürlich gleich gesagt, zu dem darfst du nicht hingehen. Mhm. Das ist so ein böser Onkel, ja, obwohl ich nicht viel älter war als der. Na, aber im Großen und Ganzen, es war gar nicht mal so schlimm. Nun standet ihr aus der Generation ja mit einem Bein quasi auch im Gefängnis, ja, ne? In der Zeit. Bin ich auch gelandet. Bist du gelandet? Also selbstverständlich. Wegen Homosexualität? Ja, nur wegen Homosexualität. Was war da passiert? Und zwar bin ich in Bonn, das war aber dann schon 1948, nach der Währungsreform. Ja. Die kam 48. 49 wurde die Bundesrepublik gegründet. Ja. Ja, wurde der erste Kanzler gewählt, der erste Bundespräsident. Und 48 war die Währungsreform. Ja. Ja, Und dann ist man am Abend, hat man sich halt am Rheinufer oder im Hofgarten getroffen in Bonn. Mhm. Ja, da gab es ja kein Schwulenlokal und nichts. Wir sind dann nach Köln gefahren, da gab es das erste Schwulenlokal in Köln in der Hohen Straße. Ja. Und zwar in der ersten Etage oben. Aha, also geheim quasi. Ja, dann, ja, ich weiß gar nicht. Ja, da muss man klingeln und da war Gesichtskontrolle. Ja, ja, ja. Ja. Und dann kam es dann irgendwie zu einer Verhaftung? Oder ja, wie? Da ging ja natürlich auch durch diese Parkanlagen oder am Rheinufer ging ja auch die Sitte rum. Damals gab es die Sittenpolizei. Ja. Ja. Und da sind wir halt mal aufgegabelt worden in irgendwelchen Rheinruinen. Ja. Und dann bist du ins Gefängnis deshalb gekommen? Da bin ich 6 Monate ins Gefängnis gekommen. 6 Monate? Das beim ersten Mal. Gab es noch ein zweites Mal? Ah, das gab mehrere Male. Wie viele Male? Ich habe insgesamt an die 20 Jahre meines Lebens in Zuchthäusern verbracht. Wegen deiner Homosexualität? Nur wegen Homosexualität. Das ist ja unglaublich. Ja, ich werde noch weiter erzählen, du wirst erstaunen. Über 20 Jahre? Ja, pass auf. Ich habe also 6 Monate gekriegt, habe die 6 Monate abgesessen und hatte dann waren dann normalere Zustände wieder nach dem Währungsunion. Währungsreform. Ja. Ja, gab es dann die D-Mark und der Aufbau ging los und dann habe ich ein Angebot gekriegt nach Schwaben, ja, in eine schwäbische Stadt in der Nähe von Stuttgart, und bin dort ansässig geworden und habe, damals gab es noch den Paragraphen 175a, ja. Ja, nicht den 175, das war ja harmlos, ja. Der 175a, der hieß, ein Mann über 21 Jahre, der eine männliche Person unter 21 verführt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen, wird mit Zuchthaus bestraft. Und das hat man dir vorgeworfen? Das hat man mir vorgeworfen. Wie alt war dein Freund damals? Der war 17. Ich habe immer so Jungs zwischen 17 und 20. Ja. Ja. Auf alle Fälle war er unter 21. Daher dann auch diese harten Strafe. Ja, ja. Und da bekam ich, und da, das war in Heilbronn, ja. Und da waren aber noch die alten Nazi-Richter, waren noch dran. Mhm. Die ganz alte Garde, ja. Die auch waren auch aus dem Krieg zurückgekommen, wieder in Amt und Würden versetzt worden. Ja. Unter anderem hatte ich nenne auch den Namen, unter anderem hatte ich einen Staatsanwalt Habermeyer, aus Heilbronn. So, da bin ich zum Landgericht Heilbronn gekommen. Dieser Mann hat dann in öffentlicher Verhandlung gesagt, der Angeklagte ist ein bevölkerungspolitischer Blindgänger, der nichts anderes zu tun hat, als sich in Plüschsesseln herumzulümmeln, ja, und lauter Unsinn, ja. Und der unter anderem noch eines sagte, das ist also auch noch bemerkenswert, hätten wir noch normale Zeuge, dann wäre der Angeklagte schon längst im KZ verschwunden, ja. Also hast du wegen deiner sexuellen Orientierung, kann man sagen, ein sehr hartes Leben. Ein sehr, sehr hartes Leben. Ja. Ich bin rausgekommen dann nach diesen 1,5 Jahren, ja, und habe es natürlich nicht sein gelassen. Ja. Bin wieder reingekommen, war das zweite Mal dann mit Zuchthaus bestraft und da gab es sofort Sicherungsverwahrung. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und diese Zeit ist so sehr lange noch gar nicht her. Ich freue mich über die Jugend heute. Ja. Gut, wir machen jetzt mal einen Sprung in die jetzige Zeit. Ja. Ich will nur noch eines sagen. Ja. Man hat mich dann bis 1968 festgehalten. Man hat also Sicherungsverwahrung gegeben, beim zweiten Mal. Ja. Ja. Und im Endeffekt hat man mir angedroht, ich werde erst entlassen, wenn ich mich kastrieren lasse. Das ist ja unglaublich. Und ich bin kastriert worden. Du bist kastriert worden? Ja. Im Jahre 1968 und 4 Wochen danach ist der Paragraph 175 in der alten Form aufgehoben worden. Und die ganze Justiz hat das alles gewusst. Ja, nur wir im Zuchthaus, wir haben ja keine Nachrichten nach draußen senden können oder Zeitungen oder sowas reingekriegt. Mhm. Das waren ja ganz strenge Sachen damals, ganz strenge Einzelhaft. Ja, und da hast du ja von draußen gar nichts erfahren. Ja. Nichts von der Strafrechtsreform und nichts. Gustav, gab es da irgendeine Form der Wiedergutmachung? Nein. Nichts, bis heute nicht. Ich suche immer noch einen Rechtsanwalt, ich kann aber keinen leisten, das ist es. Ich suche einen Anwalt. Das bedeutet, dass es für dich dann seit 1968 auch keine Sexualität mehr gab? Jein. Ja, also Zungenlähmung habe ich keine. Ja. Ja. Ja. Aber es ist natürlich die Liebe so stark eingeschränkt. Mhm. Ja. ich bin dann von dort fortgezogen aus dem Land Baden-Württemberg. Ich konnte es da nicht mehr aushalten. Ja. Bin in ein anderes Bundesland gezogen, wo ich heute noch wohne. Bin seitdem mit keinem Gesetz in Verbindung gekommen, habe eine geile Existenz aufgebaut. Gustav, wenn man sowas erlebt hat, was du erlebt hast, ja. Das haut mich jetzt wirklich um, was du erzählt ja, hast. Ja, das ist alles aktenkundig nachweisbar. Ja. Ich könnte dir Akten schicken darüber. Wie denkst du jetzt auch im Nachhinein, wenn du dein Leben Revue passieren lässt, über dein Schwulsein, was denkst du darüber? Was soll ich über mein Schwulsein denken? Das konnte und kann ich nicht ändern. Mhm. Ja? Das Schwulsein ist dir gegeben, ja? Mhm. Das ist deine Veranlagung. Damals sagte man, das ist eine perverse Krankheit. Mhm. Ja? Das ist eine perverse Krankheit, die kann man nur durch Medikamente oder durch sonst was, Hypnose oder Therapeuten, ja, wegbringen. Kommt da in dir manchmal, wenn du das heute so mitkriegst, wie offen, zumindest in den großen Städten, doch damit umgegangen wird, wie offen schwul gelebt wird, schon mal so ein bisschen Wehmut oder gar Neid? Ah, selbstverständlich kommt Wehmut auf. Ja. Nein, aber es kommt mir auch Freude auf. Ja. Ja, denn ich freue mich über euch junge Leute, die ja rausgehen könnt und braucht keine Angst haben. Mhm. Ja? Ja. Ihr könnt jederzeit fortgehen, könnt Händchen halten, durch die Promenade schleichen, das ist, ja, und das war eben bei uns, die wir machten, alles versteckt. Ja. Das war ja Schmuddelkram, wir mussten auf die Klappen gehen, ja. Gab es denn dann für dich nach dieser Entlassung und nach dem schwerwiegenden Eingriff nochmal eine Liebesbeziehung? Aber selbstverständlich. Das schon. Ja, ja. Hast du heute einen? Heute noch einen Freund, der ist allerdings 40 Jahre jünger als ich, der ist 30 Jahre alt. Ja. Ja. Es spielt sich aber nicht Sexuelles ab. Ja. Ja. Aber es ist schon eine Beziehung, ja, und eine innige Beziehung, die schon Verbindung. Viele Jahre. Seine Eltern haben ihn mir damals praktisch ans Herz gelegt. Ja. Ja. Und die geht jetzt schon 13, 14 Jahre lang. Ja. Lebt ihr auch zusammen? Wir leben nicht zusammen, aber er wohnt 30 Kilometer von mir entfernt. Ja. Ja. Und wir sehen uns halt am Wochenende. Ja. Ja. Gustav, ich würde dich gerne noch was sehr Indiskretes fragen. Wenn du nicht antworten möchtest, dann sag das. Ich respektiere das. Ja. Weil ich weiß das nicht. Wenn man kastriert worden ist, ist man vollkommen unfähig zur Sexualität. Es gibt keine Erektion mehr. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das kann man nicht ganz so sagen. Das ist also äußerst selten. Ich habe es eine Zeit lang überbrückt mit Testosteron. Mit Hormonen? Ja, mit Hormonen, ja. Und zwar nach der Entlassung. Ja, ich habe da gleich einen schwulen Arzt gefunden, ja, der mir die nötigen Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Ja. Na? Und der ist aber leider verstorben und seitdem komme ich an das Zeug nicht mehr ran. Mhm. Ja. Das ist ja auch schon wieder ein Ding. Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Ja, das macht keiner. Ich hatte dann nur einen anderen Arzt getroffen, ja, und das ist schwierig. Ich habe allerdings kenne einen Krankenpfleger von einem Altenheim und der zweigt mir manchmal ein paar Droppe ab, dann gebe ich mir das selbst. Ja. Lieber Gustav, ich freue mich sehr, dass du durchgekommen bist. Und ja, ich denke, das ist wirklich fast lebendiger Geschichtsunterricht, was du uns ja gerade erzählt hast, dass wir Jüngeren uns überhaupt nicht so vorstellen können. Das ist es auch. Ihr könnt euch das heute gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war. Es wurde vor allem in kleinen Städten, ja, hinter jedem Baum in der Magerlauer stand eine Sitte, ne? Ja, ist klar, ja. Es ist ganz entsetzlich. Gut, dass wir jetzt andere Zeiten haben. Ja, Gott sei Dank haben wir andere Zeiten. Ich wünsche dir auch mit deinem Freund und deiner Beziehung alles Gute. Ja, danke schön. Und Glück auf. Ja, tschüss. Ciao. Ihr Lieben, heute Nacht heißt das Thema ältere Schwule, alte Schwule und ältere Lesben. Wir haben dieses Thema in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift First vorbereitet. Wenn ihr mich anrufen wollt zu dem Thema, dann wählt bitte 0130 29 11 0130 29 11 und weiter geht's mit Rudi und der ist 37. Ja, hallo Domian. 37? Ja. Und du rufst zu diesem Thema an? Ja, warum nicht? Du hast ja keine Grenze gesetzt. Nee, habe ich nicht. Nach unten nicht. Ne? Ja. Fühlst du dich, du bist schwul, gehst du aus? Ja. Fühlst du dich als älterer Schwuler? Nein, ich fühle mich als Mittelalter Schwuler. Als Mittelalter Schwuler. Ja. Aber krieg eben hin und wieder von älteren Freunden so gesagt, dass sie sich so ausgegrenzt fühlen in der schwulen Szene. Ja. So, das äußert sich etwa so. ein Freund mit 45, wenn ich zu dem sage, fahren wir heute Abend mal nach München, dann sagt er, ach nee, das habe ich früher gemacht, als ich 25 war, da bin ich doch zu alt dafür. Ja. Und das ich finde es eigentlich blöd, solche Reaktionen, ich bin zu alt dafür. Ist das jetzt so eine Sache, die in dem abläuft, oder erlebt er solche Reaktionen auch von außen? So erlebt er das von außen. Er erlebt das von außen. Ja. Er wird also von den Jüngeren dementsprechend auch kommentiert oder angemacht gar. Nö, das glaube ich nicht, das bildet der sich eher ein. Also doch, es geht dann eher in ihm vor. Ja, ja. Ja. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch nicht so weit entfernt mehr von Anfang 40. Wie erlebst du das denn, wenn du in die schwule Szene gehst? Sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja. Also sie sagen noch nicht Opa zu dir? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, dass ich je älter ich werde, kann man das sagen, desto interessanter bin ich für die schwule Szene. Ist das so? Also so habe ich das Gefühl. Nun ist es ja. Wer weiß, vielleicht ist das, wenn ich 50 bin, anders. Aber momentan, so die letzten 5 oder 8 Jahre, habe ich absolut das Gefühl, dass das... Also du hast großen Erfolg? Ja. Auch bei den Jüngeren? Ja. Nun sagt man ja, und ich kann das eigentlich nur so bestätigen, was ich so beobachte, dass nun gerade besonders bei Schwulen wirklich ein Jugendkult herrscht. Ja. Ne? Du bist wer, wenn du um die 20 bist und glatte Haut hast und was weiß ich. Das kannst du dann nicht so bestätigen? Nein, absolut nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Ich finde das eher in meinem gut leben lassen. Ne? Ich finde die Jungs vielleicht schon hübsch und aber ich finde die nicht irgendwie sexy oder nee. Stehst du denn hauptsächlich auf Jüngere? Paar Jahre jünger schadet nicht, aber älter tut auch nicht weh. Daraus schließe ich, dass du auch keine besondere Angst hast vor dem weiteren Älterwerden. Nö, habe ich überhaupt nicht. Ja. Hast du außer dem gerade schon erwähnten Freund noch andere Freunde, die ein bisschen älter sind und auch mit dir ab und zu ausgehen oder deren Einstellung du kennst? Ja. Und wie erleben die das? Also das würde ich sagen so 50-50. Also mein Freund, der jetzt gerade hier neben mir sitzt, der ist 47, der erlebt das etwa ganz positiv. Ja. Seinen 47. Geburtstag. Ja. Dagegen haben wir beide wiederum einen Freund, der ist 49. Das ist so der Star in der Szene und der genießt das bis zum Gehen nicht mehr. Und dann haben wir allerdings andere, die gehen gar nicht mit uns in die Szene, die sagen, nee, das ist nichts für uns. Ja, also ich bin gespannt, was ich noch zu hören bekomme heute Nacht. Das ist eine Sichtweise, die ich interessant finde, auch nicht so oft gehört habe bislang, dass Leute sagen, also wenn ich alt bin oder älter bin, ist das überhaupt kein Problem für mich in der schwulen Szene. Also ich habe null Probleme. Wunderbar, auf das es so bleibt, Rudi. Okay. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, bevor wir weitermachen, möchte ich was zur gestrigen Sendung sagen. Wollte ich gerade schon machen, habe ich vergessen. Es gab gestern in der Sendung einen Anrufer, einen jungen Mann, der über den Malteser Hilfsdienst gesprochen hat, der sehr vehemente Kritik geäußert hat. Er hat gesagt, dass der Malteser Hilfsdienst seine Spenden eintreibt mit Drückerkolonnen. Wir haben auf dieses Telefonat irrsinnig viele Reaktionen bekommen, im Moment immer noch, per Fax und per Telefon. Alle Leute, die sich bei uns melden, bestätigen dies. Ich habe mich ja nur gestern relativ vehement vor dem Malteser Hilfsdienst gestellt. Ich nehme hiermit meine Parteinahme zurück von gestern. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Allmählich werde ich auch misstrauisch und skeptisch. Wir werden jetzt von Radio 1 Live, dieser Sache richtig nachgehen, das recherchieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn an diesen Vorwürfen wirklich was sein sollte, wenn das sogar stimmen sollte, finde ich das einen unglaublichen Skandal. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt hustet schon der Wolfgang und der ist 52. Ja, richtig. Zum Thema ältere Schwulen und Homosexualität und Alter. Hallo. Hallo. Ja, Wolfgang. Ja, wie gesagt, ich bin 52, ja. Schwul. Ich war 20 Jahre verheiratet, habe 3 Kinder, bin jetzt geschieden und seit 2 Jahren in der schwulen Szene. Vor 2 Jahren hatte ich auch mein Coming-out. Mit 50 Jahren erst? Mit 50 Jahren erst, ja. Hattest du vorher, wusstest du, was mit dir los ist? Ja, ich war schon immer schwul. Klar. Du warst immer schon schwul? Ich war immer schon schwul, habe dem aber keine große Bedeutung beigemessen. Ich wollte meine Familie, ich wollte meine Frau aus gesellschaftlichen Gründen. Ich habe meine Frau geliebt. Warst du nur im Kopf schwul oder hast du es auch praktiziert, heimlich? Ne? Ja, habe ich es auch praktiziert und ja. Dann eine Zeit lang nur im Kopf schwul, ja. Ja, eine Zeit lang heißt das bis zu deinem 50. Lebensjahr? Nein. So lange war die Ehe nicht so, dass ich darauf verzichten konnte. Ja. Aber die ersten Ehejahre habe ich abstinent gelebt, war das für mich kein Problem. Ich hatte meine Frau, das war alles sehr schön und gut. Ja. Und ja, bis der Alltag dann so voll und ganz da war, die Kinder da waren, das sexuelle Interesse der Frau an mir nachgelassen hat, dann habe ich mich doch wieder mehr zu Männern hingezogen. Dann denke ich, dass das ja, wenn man in dem Alter so etwas macht, dass das ein gewaltiger Schritt ist, ja. So quasi das ganze Leben zu verändern. Ja. Ist dir das schwer gefallen? War wahnsinnig schwierig. Was war das Schwierigste für dich? Ich wollte eigentlich an der Ehe festhalten. Ich konnte es einfach nicht eingestehen, alles gescheitert, du bist jetzt schwul. Das war in dem Moment für mich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ich habe es auch nicht verkraften können, war in einer psychiatrischen Klinik deswegen, bin da behandelt worden, beraten worden, klaren Tisch zu machen, meiner Frau Bescheid zu sagen. Ja. Das habe ich dann getan und... Fiel sie aus allen Wolken? Die fiel aus allen Wolken, die wusste nicht. Das hat keiner geahnt von mir. Die hatte überhaupt keine Ahnung? Nein, das wusste... Ja, nur ein Geweihte, mit dem ich so auf Klappenkontakt hatte. Die kannten mich, aber sonst kannte mich keiner. Es gab auch keinen vertrauten platonischen Freund oder irgendjemand, mit dem du das vorher schon besprochen hattest. Den gab es, ja, aber der ist verstorben. Der ist verstorben. Wie hat deine Frau denn dann reagiert, als du das gesagt hast? Ja, sie brach eine Welt zusammen. Die konnte nicht mehr normal mit mir sprechen. Sie hat mich nur noch angeschrien. Mhm. Die ganze Ehe, da gab es keine glückliche Sekunde aus ihrer Sicht raus. War alles nur Lüge, nur Betrug. Das hat für sie wahrscheinlich die Ehe auch im Nachhinein dann beschmutzt, ne? Total. Also sie ist auch nicht mehr in der Lage, mit mir zu sprechen. Bis heute nicht? Bis heute nicht, nein. Du hast Kinder, sagst du, wie viele? Ja, drei Kinder. Drei Kinder? 19, 17 und 7 Jahre alt. Ja, und was sagen die, zumindest jetzt die Älteren? Die älteren Kinder leben bei mir. Die leben in bei dir? In meinem Haus, ja, die 17-jährige Tochter, die 19-jährige Tochter, der 17-jährige Sohn. Ja. Die leben bei mir und halten auch zu mir. Und wie kommt das, dass die bei dir leben und nicht bei der Mutter? Die Mutter ist nach Frankfurt gezogen. Ja. Und lebt dort mit dem jüngeren Sohn. Den kann ich nach erheblichen Schwierigkeiten nun auch besuchen. Ja. Als deine Kinder das damals da zum ersten Mal gehört haben, vor ein paar Jahren, haben die das auch schon anfänglich ganz locker genommen? Oder gab es dann da doch schon auch noch Probleme? Meine Tochter antwortete, wo ist das Problem? Und mein Sohn sagte, oh, das hättest du mir besser nicht gesagt. Aha. Der hatte erst Probleme damit. Das hat sich aber sehr, sehr schnell gegeben. Ja. Ich musste ausziehen. Ich war ausgesperrt aus dem Hause, durfte nicht wieder zurück in, von der Klinik in mein Haus. Meine Frau hat mir den einen Zutritt verwehrt. Ja. Es hat nicht sehr lange gedauert. Dann kam mein Sohn mich besuchen und ist dann später auch zu mir gezogen. Ja. Also hat dann danach quasi ein ganz neues Leben für dich angefangen, ja, total ne? Kann neu. Man so sagen. Total neu, die Welt, die ich vorher kannte, die Leute haben sich meist zurückgezogen. Wollte ich jetzt fragen, wie sieht es aus, beispielsweise auch im Beruf? Lebst du da auch offen heute schwul? Ich weiß es nicht, es wird ignoriert. Ich trage die Regenbogenfahne am Jackett oder die rote Schleife, aber es hat mich noch niemand drauf angesprochen. In welchem Bereich arbeitest du? Ich bin Kaufmann. Kaufmännische Verwaltung. Könnte man sagen, eher ein konservativer Bereich? Ja. Ja, ja, ne? Wo man das nicht so locker hinnimmt und sagt, naja, jeder wie er will. Ne? Ja. Wie ist es dann, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, mit ehemaligen Freunden oder Verwandten? Das, Verwandte halten zum Teil noch zu mir. Aber die halten zum Teil, ja, es gibt immer meine Verwandtschaft und die Verwandtschaft der Frau. Die Verwandtschaft meiner ehemaligen Frau, da habe ich keinen Kontakt mehr. Ja. Aber meine Verwandtschaft hält noch zu mir. Gibt es noch alte Freunde von früher, aus Ehejahren, die jetzt auch mit dir noch Kontakt haben? Selten. Der Kontakt kommt dann immer von mir aus. Ja. Es ruft also keiner bei mir an. Ich muss anrufen, werde dann freundlich begrüßt. Ja. Die Leute haben so Schwierigkeiten, mit mir umzugehen. Lebst du heute mit einem Mann zusammen? Leider nicht. Und du hast doch keinen Freund im Moment? Nein, habe ich nicht. Ich bin, ich bin zwar sehr aktiv, aber ja. Da fehlt es noch. Wo bist du aktiv? Ich wohne in Münster. In Münster gibt es ein Lesben- und Schwulenzentrum. Ja. Ja, da musste ich mich erst richtig zwingen hinzugehen, denn ich war der Älteste dort. Jedes Mal, wenn ich da war, es war nie jemand, der annähernd 50 war da und ich habe es durchgehalten. Heute habe ich meinen festen Platz da, ich bin anerkannt, ich bin aktiv da, ich wirke da mit. Nun hat der Rudi ja vorhin erzählt, er meinte, dass je älter er wird, hat er den Eindruck, dass er attraktiver wird für die Jungs, weil die vielleicht auch die Erfahrung suchen, die er repräsentiert. Kannst du das auch so bestätigen? Kann ich nicht bestätigen. Leid, kann ich nicht bestätigen. Ich musste wirklich kämpfen, da anerkannt zu sein. Ich habe jetzt viele Freunde, Bekannte, aber es sind alles, je jünger die sind, desto oberflächlicher werden die Bekanntschaften, desto unverbindlicher wird es. Du hast einen festen Platz in diesem Schwulen- und Lesbenzentrum, sagst du? Ja. Wie ist es denn so beim Ausgehen? Ich weiß nicht, in Münster gibt es wahrscheinlich auch einige schwulen Diskos und Kneipen und so etwas. Gehst du viel so in die Szene aus? Es gibt nur eine Kneipe, wo auch Ältere hingehen in Münster. Und es gibt, wie gesagt, dieses KCM, die auch regelmäßige Feten machen. Ja. Und regelmäßige Treffen. Da also, gehe ich hin. Du wagst dich dann nicht so in Diskotheken, wo eher die nur die Jungen sind? Nicht gerne, nein. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Man ist furchtbar einsam dort. Ja. Man kriegt in den Diskotheken, das ist eh zu laut, sich zu unterhalten, kaum Kontakt. Das ist also langweilig und bringt absolut nichts. Stehst du denn eher auf Leute deines Alters oder eher auf Jüngere? Ich hätte lieber einen jüngeren Partner. Dann wird's problematisch, ja, ne? Ja, ja, das weiß ich. Hast du denn in der letzten Zeit zumindest mal ab und zu eine gute Affäre gehabt oder ist das auch schwierig? Das gibt es, es ist schwierig, aber das gibt es. Ja, die jüngere Affäre hat mich zum Coming-out überhaupt bewegt. Ich hätte mir ja nie vorstellen können, dass ich mich mal in einen, es war damals noch ein Schüler, in einen Schüler verlieben würde. Ja. Und ja, der hat es geschafft, dass ich mich irgendwie outen musste. Also ist dieses Coming-out dann durch eine Verliebtheit entstanden? Ja, total. Ich war total verliebt. Eine starke Verliebtheit. Ja, ja. Ja. Das ist hat sich gegeben inzwischen. Da ist keinerlei Kontakt mehr. Das ist dann schade. Ja. Das bedauerst du. Ja. Hast du Angst, jetzt, wenn du die nächsten Jahre so dir vorstellst, hast du Angst vor dem Älterwerden? Viele Schwule sagen das. Angst ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich tue was dagegen. Ich bin insofern aktiv geworden, dass ich in Münster im KCM eine Gruppe gegründet habe, Gay and Cray. Ja. Und da möchte ich doch weiter aktiv sein, die Gruppe versuchen zu vergrößern, mehrere ältere Leute in diese Szene einzubinden, um einfach der Jugend auch zu zeigen, hier uns gibt es noch. Ihr könnt uns nicht einfach wegschaufeln, ihr schaufelt euch damit selber weg. Ja. Dieses Gefühl hast du, dass man einfach weggeschaufelt wird als Älterer. Ja, und dem möchte ich vorbeugen. Und solche Gruppen haben natürlich dann auch den Vorteil, dass man immer mit Leuten zusammen ist, neue Leute kennenlernt und auch so eine Kommunikationsplattform hat. Ja, richtig. Ja. Es gibt ja die Zeitschrift First, hat mir da so eine Adressenliste zur Verfügung gestellt, in vielen Städten in Deutschland, solche Gruppen. Ja. Und hoffentlich werden es immer noch mehr. Ja, das hoffe ich, nicht? Ja. Vielleicht darf ich noch sagen hier, dass die Münsteraner-Gruppe sich mittwochs immer trifft. Ja. Die an jedem Mittwoch mit Grabendatum, eben im KCM, heute zum Nachtspiel. Ja. Ja. Lieber Wolfgang, ja. Ich wünsche dir weiterhin ein schönes, schwules Leben. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Elisabeth, das ist schön, die erste Frau am Telefon. 42. Ja. Guten Morgen, Elisabeth. Guten Morgen. Also der Wolfgang, der war für mich also unheimlich spannend, weil ich vor meinem Coming-out quasi stehe. Du stehst jetzt kurz vor deinem Coming-out? Ja. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, also ich bin mal 12 Jahre verheiratet gewesen, habe schon mit 19 Jahren geheiratet und bin aber auch schon seit 11 Jahren wieder geschieden, habe 2 Kinder. Eine Tochter von 15, Sohn von 13. Ja. Ich habe seit 8 Jahren kein Sexualleben mehr. Ja. Ich habe das selber von mir immer begründet. Also die Ehe war eine Katastrophe und wirtschaftlich, psychisch alles runter und musste erst mal sehen und habe einen kleinen Ort gewohnt. Bin auch zu dick geworden. Das war aber alles so ein Panzer, ne? Rührt mich bloß nicht an. Und hast du während dieser Zeit denn auch schon Gedanken an Frauen gehabt? Oder ich hab den Gedanken eigentlich schon, das ist mir eigentlich jetzt im Nachhinein bewusst, ich habe mir mit 15 Jahren mal ein Plakat geholt, also ich habe Verwandtschaft in Holland und da waren 2 Frauen, also ein unheimlich schönes Ding, das begleitet mich die ganze Zeit, das ist so ein riesen Poster mit 2 Frauen, die sich küssen, ne? Also das ist sowas Erotisches. Also mit 15 Jahren ging da schon so ein, so ein Kribbeln in dir vor, als du das gesehen hast. Ja. Aber du hast es nie irgendwann mal heimlich praktiziert. Ich habe es nie heimlich praktiziert, ja, mal als Kind. Ne, so 12, 13 mit einem Nachbarmädchen, aber das habe ich irgendwo nicht so wahrgenommen, dass das so was Lesbisches sein kann. Ja. Das habe ich mehr so wie Doktorspiel oder sowas abgetan und habe das ganz, ganz weit hinten hingepackt. Ja. Bin auch sehr früh mit Männern angefangen und hab's weggepackt und das war irgendwo immer was im Hintergrund, aber das kann ja nicht sein. Oder ja, vielleicht bist du auch bisexuell, aber ja, mal lieber nicht dran rühren. Nun sagst du, du stehst kurz vor dem Coming Out. Mhm. Da ist natürlich, du hast das auch gerade gesagt, schon eine Phase vorweggegangen, eine quälende Phase. Ja. Was hat dich denn jetzt dazu veranlasst? Gibt es irgendein ein Vorkommnis, dass du sagst, es muss jetzt passieren? Also ich habe seit 8 Jahren keinen Sex mehr. Mhm. Leide da, hab eigentlich gemeint, ich leide nicht drunter, aber ich leide doch jetzt massiv drunter, weil jetzt habe ich meine wirtschaftliche Situation sehr gut in Ordnung, habe meine Kinder soweit groß. Meine mhm. Tochter geht jetzt raus und entdeckt die Männerwelt. Mhm. Und ich denke mal, irgendwo bist du auch dran. Du kannst dich nicht an deine Kinder klammern und da muss noch was passieren, ne? Ja. Und das macht, weiß ich nicht, also ob ich nur mal so in einer Beziehung leben kann, also mit Mann, das geht gar nicht mehr. Das spüre ich ganz deutlich. Ich wünsche mir eine Beziehung, auch eine richtige Liebesbeziehung, vielleicht auch die erste in meinem Leben. Zu einer Frau. Zu einer Frau, ja. Und mir aufgefallen ist es mir, ich habe mich also vor 2 Jahren in die junge Pastorin verliebt, die bei mir das Konfirmationsgespräch für meine Tochter geführt hat. Oh, Probleme, was, oder? Ja. Ja. Und das habe ich also ganz schnell weggeballt. Ich hatte ganz massiv das Gefühl, dass sie auch lesbisch ist, aber wir sind so umeinander rumgegangen wie die Katze um heißen Brei. Ne? Es ist nie was passiert. Nein. Nein. Da war, aber die Träume fingen dann an und das war so konkret. Ich habe mir früher immer vorgestellt, aber dann war ich auf einmal ein Mann und hatte einen Penis und da auf einmal habe ich wirklich so was von realistisch Erotisches geträumt mit einer Frau. Und da war es für mich eigentlich klar, nur damals ja auf einem kleinen Ort und eine Pastorin und kannst das machen und die Schere im Kopf und auch ganz viel Angst. Wie sage ich es meinen Kindern, wie sage ich es meiner Verwandtschaft, wie sage ich es Arbeitskollegen und. Coming Out heißt ja auch, sich nach außen zu zeigen und der Welt zu sagen, ich bin so, wie ich bin. Ja. Hast du es jetzt schon ansatzweise versucht, zum Beispiel bei deinen Kindern? Also meinen Kindern habe ich schon erzählt, beziehungsweise meiner Tochter habe ich schon ziemlich konkret erzählt. Ja, und Reaktion? Meine Tochter, ja, so wie bei Wolfgang, ne? Ja, wo liegt das Problem? Ja, mach mal was, ne? Ja. Dann geh mal raus. Ja, genau. Ne? Sie will jetzt auch auf Piste und ist heftig dabei und ich glaube, die ist froh, wenn Mutter sie dann mal auch laufen lässt und Mutter selber mal was macht. Mein Sohn, der hat so ähnlich auch reagiert. Der hat gesagt, das wäre ihm unangenehm. Mhm. Er hätte doch wohl ganz gerne irgendwie so, wenn ich dann ganz normal mit einem Mann ankäme. Ne? Aber ich denke, wahrscheinlich so ein 13-Jähriger, der auch ohne Vater aufwächst und dann kommt die Mutter vielleicht noch mit einer Freundin an und vielleicht wissen die anderen das. Ich denke, das ist für ihn einfach eine schwierige Situation. Aber das wird sich vielleicht noch geben, hoffe ich. Ja. Das wird sich auch geben. Ich denke, ich muss dazu stehen. Ne? Natürlich. Weiß es denn sonst noch jemand? Ich hab's, früher hatten wir mal eine alleinerziehende Gruppe, als meine Kinder noch klein waren, da habe ich es in der Gruppe erzählt, dass ich diese Neigung habe und die haben das eigentlich so wohl ganz locker aufgefasst, ne? Oder haben gesagt, naja, vielleicht meinst du auch nur, Ehe ist kaputt und so, aber da... Aber du hast im Moment überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen lesbischen Szenen, Frauen, Kneipen oder sowas? Ich hätte aber die Gelegenheit und ich bin noch ganz schön feige. Und jetzt, dann musst du jetzt aber mal ran, ja, oder? Also ich wohne auch im Nachbarort von Münster, Nachbarstadt, also das war interessant, da brauche ich ja nicht direkt hier auf in der Stadt rumlaufen. Ja. Also das, ich ganz ganz große Ohren, ich weiß bloß nicht, wie es, ich habe wirklich noch keine Ahnung, weil die Lesben-Szene ist eigentlich ja sehr versteckt, ne? Ja, aber die wirst du schon finden. Ja, ja, ich kenne sehr viele Schwule, ich habe auch immer Kontakt zu Schwulen gehabt, ich bin Krankenschwester, also in der Psychiatrie arbeiten auch sehr viele Männer, sehr viele schwule Männer, mit denen habe ich auch einen tollen Kontakt, nur ich kenne eigentlich in meiner näheren Umgebung konkret keine Lesben. Ja, dann musst du sie kennenlernen. Ja. Ne? Ich denke, dass du da sicherlich auch über diese Gruppe, von der Wolfgang gerade erzählt hat, dass das vielleicht ein ganz guter Multiplikator ist. Und da musst du dich irgendwie rein recherchieren in Münster. Mhm. Das gehört natürlich jetzt auch zum Coming Out dazu, jetzt initiativ zu werden und sich da halt auch umzutun, ne? Ja. Wo man dann halt die Freundin vielleicht finden kann. Ja, und das ist auch ganz, ganz komisch. Das ist so, ich komme mir vor, als wäre ich noch Jungfrau. Ja. Und, da ist auch Angst bei, ne? Ja, da ist sehr viel Angst bei, Ablehnung. Ich meine, ich bin zwar recht hübsch, aber ich bin im Moment noch etwas zu dick. Das war auch so ein Panzer, rührt mich nicht an. Ja. Nicht? Und ach, bist du attraktiv genug. Also wenn ich losgehe auf Piste, ich werde immer von Männern angegraben und dann bin ich ja ganz souverän, weil das will ich ja nicht. Du bist in den falschen Läden, das ist ja, es. Ja, und da nicht, aber jetzt dieses... Ich komme mir vor wie so ein Teenager, so wie früher. Oh Gott, wirst du aufgefordert, so muss ich. Irgendwie ist es ja auch so. Ne? Es ist ja auch jetzt wieder ein Neuanfang, ne? Ja. Und ein Einstieg in eine ganz neue Welt und mit ganz neuen Erfahrungen. Obwohl ich mich da auch drauf freue. Ne? Ja, also dann muss es jetzt bald passieren, Elisabeth. Ich drücke dir die Daumen, hoffe, dass du bald auf die Piste gehst und hoffe sehr, dass du eine nette Frau findest. Ja. Und eine Liebe, eine tolle Sexualität auch erleben wirst. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Elisabeth. Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.35 Uhr. Wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio vom WDR, zu hören bei 1 Live im Radio und zu sehen im WDR Fernsehen. Thema heute Nacht: alte Schule, alte Lesben, älter werden und Homosexualität. Ich würde gerne mit euch über dieses Thema reden. 0130 2911, die Telefonnummer kostenfrei oder die Faxnummer 0130 11 51 22. Welche Probleme habt ihr als ältere Schwule oder ältere Lesben? Wie war euer Coming Out und wie erlebt ihr das Älterwerden? 0130 2911 und es geht weiter mit Wilfried und der ist 65. So ist es. Ja, Wilfried, guten Morgen. Abend. Nee, Namen kann ich ja nicht mehr sagen, ist ja schon morgen. Ja, genau. Ja, ich bin 65. Ja. Und ich habe bisher eigentlich immer nur versteckt gespielt. Bisher? Bisher. Also bis heute? Ja, ja. Was heißt das? Ja, das heißt, dass eigentlich von der ganzen Familie und von den ganzen Verwandten niemand weiß, dass ich schwul bin. Bist du verheiratet? Nein. Nein. Also du lebst alleine, hast immer alleine gelebt? Ja. Ja? Immer. Warum hast du versteckt gespielt? Ja, warum habe ich versteckt gespielt? Zu der Zeit, als ich eigentlich dahinter kam, was mit mir los war, da war es noch verboten. Das haben wir vorhin gehört, ja, wie schlimm das war. Mich mit 15 Jahren und dann geboren in Ostfriesland. Ja. Nie gehört sowas. Ja. Dass es sowas überhaupt gibt. Du, wie alt warst du, 15, als du es so für dich gemerkt hast? Nee, also nach dem Krieg, will ich mal sagen. Da kann man mal anfangen. Ja. Nicht mit 15. Dann gab es einen ganz jungen Leutnant, 30 Jahre. Das war der erste Mann, in den ich mich wirklich verliebt habe. Mhm. Aber natürlich, man durfte sich das ja nicht anmerken lassen. Was hast du denn damals über dich selbst gedacht? Oh Gott, ich bin krank und pervers? Nee, überhaupt nicht. Das nicht? Nein, das ich wusste von schwul sein, ich wusste ja überhaupt nicht, da wusste ich gar nicht, wenn das jemand zu mir gesagt hätte, du bist schwul, hätte ich überhaupt nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Du kanntest das Wort gar nicht? Nein. Nein. Ja. Nie gehört. Insofern fandst du das auch schon fast normal, dass man sich auch in einen Mann verlieben kann? Ja, normal. Ich habe gar nicht gewusst, dass das verliebt war. Ja, ja. Also du kamst nicht in große Selbstzweifel. Was ist jetzt mit ich bin da hinterhergelaufen und der Junge hat sich den Spaß draus gemacht. Da gab es also nie einen Kontakt dann? Nein. Nein. Wann hattest du deinen ersten wirklich schwulen sexuellen Kontakt? Mit 28. Mit 28. Das war in welchem Jahr? Ach Gott, ja. Wann war das denn? 58, 60 so ungefähr. Anfang der 60er Jahre. Ja. Und das war in München. Ja. Aber diese Jahre davor, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal 20 sein dürfte, ja, und ich sollte dieses Leben nochmal führen, möchte ich nicht mehr. Was war für dich das Schwierigste und Problematischste jetzt an diesem ganzen, an diesen vielen Jahren des Geheimen? Das war eigentlich alles schwierig und problematisch. Ja. Das war im Berufsleben. Man durfte nicht sagen, was los war. Ja. In der Familie nicht. Dauernd dieses willst du denn nicht heiraten? Das wird doch langsam mal Zeit. Ja. Und immer versteckt spielen. Wie hast du das begründet, die Frage? Nee, ich habe gesagt, ihr seid alle verheiratet. Ich kann es mir leisten, nicht zu heiraten. Hast du Freundinnen vorgetäuscht? Ja. Das schon? Auch. Ja. Aber ich bin ja auch tanzen gegangen. Ich bin furchtbar gerne tanzen gegangen mit Mädchen und so. Aber wenn es dann daran ging, Mädchen nach Hause zu bringen, okay. Aber wenn es dann vorm Haus, panische Angst und gerannt. Ja. nicht, ja, kein Kontakt mit einer Frau. Ja, ja. Und also, dann habe ich wohl gemerkt, da muss irgendwas, ist da nicht in Ordnung. Mhm. All deine Freunde haben Mädchen, ja, und sind schon verheiratet und verlobt und du hast da so nachgesagt, ist doch irgendwas, ist doch nicht. Aber es gab ja auch niemanden, der darüber gesprochen, ja, hat. Hast du dich denn dann im Laufe der Jahre durchaus dann auch so akzeptiert, wie du warst? Nein, bis 28 nicht. Bis 28 nicht, aber danach auch, dann ja. Und auch dann habe ich mich auch noch ganz schwer getan, weil ich auch immer in die Vorstellung hatte, Mensch, du kannst deiner Mutter das nicht antun. Woher das kam, weiß ich nicht. Hast du versucht, gegen deine Homosexualität anzugehen? Ja, ja. Hast du dann doch irgendwann mal versucht, mit Frauen doch was anzufangen? Nee. Das nie? Nee, das habe ich nicht. Das wäre nie gegangen. Ja. Die Mutter hast du angesprochen. Ja. Aus Rücksicht auf die Mutter, ja, auch immer wieder. Ich kann das aber nicht erklären, aber ich habe immer nur gedacht, du kannst ihr das nicht antun, wenn sie das erfährt, ja, dann ist sie totunglücklich. Ich wollte sagen, ab 68, das haben wir gerade auch gehört, ja, waren die Gesetze ja dann nun liberal, da war es vorbei. Da hättest du ja eigentlich sagen können, okay, dann in den 70er Jahren war es ja auch relativ frei, ich lebe es jetzt auch. Ja, ja, sicher. Aber ich hätte es dann auch versteckt leben müssen. Ja. Hast du mal eine große Liebe zu einem Mann gehabt? Oh ja. Das schon? Oh ja. Ich war auch häufig befreundet, 2 Jahre, 3 Jahre, feste Freundschaften. Aber ganz geheim, und du hast auch nicht mit denen zusammen gelebt? Nein. Das nicht? Mhm. Nein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte heute auch nicht, ich lebe hier jetzt im Emsland, seitdem ich in Rente bin. Ja. Ich habe mir hier so ein kleines Bauernhäuschen gekauft und das baue ich um. Und da bin ich jeden Tag dran, baue. Ich verdränge da was mit. Ist mir völlig klar. Ja. Ne? Aber es macht mir sehr viel Freude. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte heute auch nicht, dass es noch jemand weiß. Ja, du möchtest also jetzt nicht mit 65 nochmal ein großes Coming-out da veranstalten? Nein, wäre mir entsetzlich unangenehm. Hast du denn heute noch schwule Kontakte? Leider eben nicht. Das ist hier nicht möglich. Ich müsste dann nach Osnabrück fahren und das sind 60 Kilometer. Ja. Und somit ist da eigentlich überhaupt nichts. Das vermisst du? Ja, ich vermisse das schon. Ja. Zumal ich auch nicht alt bin, muss ich sagen. Ja, ja. Ich bin wahnsinnig aktiv. Ich denke mal auch, dass man mit 65, das weiß ich auch aus zahlreichen sehr netten Gesprächen hier in der Sendung, dass man da natürlich auch durchaus noch einen aktiven Sexualtrieb hat. Ne? Ohne weitere. Ja. Ohne weitere. Und dann sitzt du da im Emsland und kannst nichts machen. Ganz genau. Das ist schwierig. Ja. Und dann überkommt es dich doch nicht, manchmal irgendwie mal einen Trip nach Berlin zu machen oder weiß ich, nach Hannover oder Hamburg oder was. Ja, alleine, sagst du, so viel Mut habe ich nicht. Ja. Hättest du denn auch Angst davor, wirklich da einen Korb nach dem anderen zu bekommen? Auch das. Ja. Denn ich habe 30 Jahre in Düsseldorf gelebt und ich habe da das Öfteren gehört, ach, die Rentner haben Ausgang und das Altersheim ist geöffnet und so diese Sprüche, nicht, und die will ich mir nicht antun, die will ich nicht hören. Von daher gehe ich schon gar nicht in so Lokale mehr. Es ist ja deine Situation, so wie du sie geschildert hast, bietet ja nicht gerade so einen großen Ausweg an für die nächste Zeit. Hast du Angst vor Einsamkeit im weiteren Alter? Nee, überhaupt nicht. Ich kann wunderbar allein sein. Ja. Das macht überhaupt nichts aus. Ich lebe hier wie ein Versiebzeuge und 2 Hunde, Katzen, Hühner und ein großes Grundstück, einen riesigen Garten. Ich habe so viel zu tun, also für Langeweile ist überhaupt keine Zeit. Kommt bei dir, das habe ich vorhin den Gustav ja auch gefragt, auch schon mal so ein bisschen Neid hoch, wenn du siehst, wie frei viele Leute heute schwul leben? Nein. Ich kann es nicht. Ich freue mich, dass es so ist. Ja. Aber neidisch bin ich da auch nicht. Ich bin froh, dass sie sich heute so frei bewegen können. Ja. Würdest du, wenn du jetzt die Jahre zurück blättern könntest nochmal, würdest du dich anders verhalten? Ja, in der heutigen Zeit. Ja. Wenn die Zeit so wäre, wie sie jetzt ist, dann würde ich mich wohl anders verhalten. Ja. Aber nicht nochmal zurück in der gleichen Zeit und das dann. Also das möchte ich nicht mehr machen. Ja, ja. Wilfried, danke dir auch für den Anruf. Bitte. Alles Gute. Alles Gute für dich. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Jan 52. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich lebe in Hamburg. Ja. Und mit meinem Alter von 52 gleite ich jetzt gerade so, ich habe das Gefühl, so ein bisschen in das schwule Ältersein rüber. Und wie kommt es zu dem Gefühl? Das kommt eigentlich von außen. Also ich sage ganz ehrlich, ich selbst fühle mich nicht so alt. Ich glaube auch, dass ich gar nicht bin, auch von meinen Aktivitäten her und so, fast von draußen so an mich herangetragen wird und wer es an mich heranträgt. Aber ich merke es eigentlich so, wenn man so diese Hamburger Szene, in Anführungsstrichen Szene nimmt, nicht ja. innere Szene, die nicht nur meines Erachtens als sehr arrogant hier in Deutschland gilt, ist es auch in der ja. Tat. Nicht? Das heißt, du bewegst dich da viel drin, nach wie vor? Weniger. Weniger. Ich war immer am Rande in der Szene gewesen, immer am Rande gewesen, weil mir das einfach nicht gefallen hat. Ja. Die Szene ist sehr oberflächlich, ja. außerordentlich oberflächlich. Also das heißt, da gibt es dann schon ein Naserümpfen als Reaktion auf ältere Leute, ja. die dann weil ich ab 50 oder aufwärts. Eindeutig, ja. eindeutig. Es ist so mit 50, kann man sagen, da ist so ab die absolute Grenze. Manchmal kann man noch einiges vertuschen oder man trifft auch hin und wieder mal jemanden, mit dem sich mal noch unterhalten kann. Aber im Grunde genommen, also wenn du die Türschwelle einer Disco meinetwegen jetzt überschreitest, dann wird doch also schon irgendwo die Nase gerümpft. Dann merkst du im zunehmenden Alter, dass es schwieriger ist, Männer ja. oder Jungs kennenzulernen? Doch. Ja. Das merkt man ganz eindeutig. Lebst du alleine im Moment? Ich lebe alleine, bin aber befreundet. Ja. Auch mit einem etwas jüngeren Freund. Und insofern soll es mich nicht also direkt jetzt jetzt betreffen. Aber es berührt mich schon. Ich denke schon darüber nach. Mit ich Angst vor allen auch? Ich denke auch darüber nach, wie es denn wird, wenn man noch älter wird und vielleicht doch eventuell vielleicht mal einen jüngeren Freund berührt. Wir haben also heute wirklich das kleine Problemchen, dass uns sonnabends manchmal unsere Wege trennen. Nicht? Er möchte eben gerne mal in die Disco gehen. Und wie alt ist er? Er ist jetzt 35. 35, ja. Und er möchte gerne in die Disco gehen, fühlt sich da auch sehr wohl und hat da auch irgendwo seinen Kreis. Aber ich würde dann schon ab und zu mal daneben sitzen. Ja. Nicht? Und kommst du da als Großvater vor? Ja, ich komme mir dann nur als Großvater vor. Wie lange lebst du offen schwul? Ich lebe eigentlich, ich bin so ein 50-50-Typ immer gewesen. Ja. Ich habe also wohl bis zu meinem 35. Lebensjahr bisexuell gelebt, also ganz bewusst bisexuell. Ich hatte wirklich auch sexuell sehr viel Spaß mit Frauen und das Gleiche kann ich auch beziehen auf Männer, ja. aber habe dann also nie irgendwas von mir gegeben, nicht, dass ich doch auf Männer fixiert bin und sehr stark auf Männer fixiert bin. Das kam dann nach 35? Das erst. Kam dann erst nach 35. Ich mache es auch heute noch so, dass ich nicht ganz offen schwul lebe. Ja. Es gibt einen Bekanntenkreis, der das weiß. Es gibt aber auch andere Leute, wie meine Familie beispielsweise, die es nicht weiß. Die weiß es nicht. Die weiß es nicht. Warum weiß die das nicht? Das liegt sicherlich daran, dass wir nun keinen so ausgesprochen familiären Klüngel haben. Ja. Der Kontakt zur Familie ist nicht sehr stark. Was machst du? Jetzt loszumarschieren und dann alle einzuberufen und denen zu sagen, ist auch ein bisschen blöd, nur weil wir uns zweimal im Jahr treffen, ich hört mal, ich habe was ganz Neues für euch. Was machst du beruflich? Ich bin Kaufmann, selbstständiger Kaufmann. Ja. Und in deinem Umfeld, da wissen die Leute Bescheid? Ja, im Umfeld wissen sie Bescheid, in einem Teil des Freundeskreises auch, aber ein anderer Freundeskreis, Teil des Freundeskreises eben nicht. Ja. Ne? Und das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt, muss ich sagen. Das heißt, das willst du auch so weiterlaufen lassen? Ja. Das ist dein Ding, das so zu machen? Das ist eigentlich mein Ding. Mit 52 hast du ja nun gut auch noch die Zeiten vor AIDS mitbekommen. Ja. In der schwulen Welt auch? Ja. Wie beurteilst du, hast das dann ja wahrscheinlich ganz, ganz hautnah auch erlebt. Ja, ja. Was hat sich da gravierend verändert? Also ganz gravierend verändert hat sich die Nähe, die intime Nähe zwischen den Männern, die hat sich sehr verändert. Es war früher wirklich so gewesen, ich erinnere mich noch sehr gut und sehr gerne auch in eine schwule Sauna hier in Hamburg, da gab es keinerlei Barrieren. Und das war also auch schon in den 70er Jahren so gewesen. Da gab es sexuell wirklich keinerlei Barrieren. Irgendwo, was weiß ich, das weiß wohl jeder, der schwul ist, wenn man in irgendeine Dampfsauna ging. Da wurden alle Schweine reingemacht. Da ging es wirklich rund, ja, und da wurde auch nicht nachgedacht. Da kann man auch schon mal wieder raus. Ich habe selbst das auch erlebt mit irgendeiner Geschlechtskrankheit, ja, ne? Obwohl man es gar nicht, obwohl ich es nie so bunt getrieben habe. Aber das passierte einfach. Aber das war halt nur eine Geschlechtskrankheit. Ja, die man irgendwie kurieren konnte dann. Die konnte man kurieren, mhm, und dann hinterher war man wieder okay. Also aber es ist alles distanzierter geworden. Viel distanzierter. Und man ist dann wahrscheinlich auch in deinem Fall auch vorsichtiger. Ja, ich glaube aber, dass auch aufgrund dessen den Schwulen etwas fehlt heutzutage. Sie müssen sich, da sie also vielleicht ihre Sexualität nicht mehr so ausleben können, irgendwie auch anders produzieren. Und das führt dann teilweise wohl auch zu solchen Blüten, wie ich sie jetzt also auch draußen erlebe, dass man mehr Wert legt auf Äußerlichkeiten, dass man sich mehr produzieren muss, ja, dass man sich irgendwo anders ausleben muss. Ne? Was würdest du dir von den jungen Schwulen wünschen, wie die sich gegenüber Älteren verhalten sollten? Wünschen, vielleicht würde ich sogar, vielleicht sogar etwas empfehlen, weil ich denke, es würde auch den jungen Schwulen viel mehr Spaß machen, ihr Schwulsein auszuleben, wenn die altersmäßige Zusammensetzung gemischter wäre. Ja. Sie sollte gemischter sein. Also nicht Ghetto 20, der 20-Jährigen, ne? Es gibt ein Ghetto 20-Jährige, ein Ghetto dann 30 bis 50 und dann wieder ein Ghetto 50 bis und älter. Mhm. Und wenn sich diese Szene mehr mischen würde, ich glaube, dann hätten wirklich alle viel mehr Spaß. Ja. Bei dieser jetzt im Moment nicht stattfindenden Mischung ist es immer so, dass ich glaube, jeder den Eindruck hatte, jeder müsste mit dem anderen irgendwie ins Bett gehen, ja, ja, und ihm mitteilen, dass er das nicht will. Ja. Aber das ist doch gar nicht der Fall. Ja. Ist doch überhaupt nicht der Fall. Lieber Jan, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, gerne. Und wünsche dir viel Glück. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss, ciao. Jetzt ist... Mensch, wir hatten nur eine Frau. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Thomas, 42, ist dran. Hallo. Ja, hallo. Thomas. Ja, ich würde erstmal sagen, ich habe also einen sehr großen Respekt vor all meinen Vorrednern. Mit 42 bin ich dann noch relativ jung dran. Ein junger Spund. Ein junger Spund sozusagen. Ich falle da vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich freue mich drauf, auf die 50er-Grenze zuzugehen. Ich freue mich drauf, auf die 60er-Grenze zuzugehen. Warum? Das klingt ein bisschen merkwürdig. Ich bin eigentlich jemand, der ziemlich in die Zukunft geht. Ja. Ich hänge nicht irgendwelchen Träumen nach, ein 20-Jähriger, ein 30-Jähriger, ein 40-Jähriger. Das Leben geht weiter. Ja. Ja. Wie werde ich in 8 Jahren, wie werde ich in 10, in 12, in 15 Jahren sein als schwuler Mann? Ja. Na, ich hoffe, du vergisst darüber deine Gegenwart nicht. Nein. Nein. Nein, aber es ist wirklich ein Wunsch, älter zu werden bei dir oder ein Gespanntsein darauf, wie es ist, wenn man älter ist. Ja, richtig, ja klar. Ich habe in den letzten Jahren, ich habe etliche schwule Kontakte gehabt. Ja. Ich habe festgestellt, je älter ich werde, umso souveräner, umso reifer werde ich. Mhm. Der Körper lässt ein bisschen nach. Man kriegt einen dicken Bauch, die Beine werden ein bisschen dicker, das Haar wird vielleicht ein bisschen schütterer und so. Wegen dem Bauch kann man auch was tun. Ja, sicher, klar. Man hast du denn dann auch noch so Erfolg bei Männern? Ja, das hast du. Ja, sicher, klar, durchaus. Ich habe also etliche jüngere Partner in letzter Zeit gehabt, mit denen ich also sehr viel Spaß gehabt habe und die mir also bescheinigt haben, Mensch, schon mal, du bist mit deinen 42, du wirkst ja gar nicht so. Mhm. Nein? Du wirkst jünger, du bist agil, du bist beweglich, mit dir... Aber da ist immer noch die Verknüpfung, du wirkst ja gar nicht so, du wirkst ja ganz jung, also jung ist gut. Ein schönes Kompliment wäre ja, wenn man sagen würde, du bist 42 und das finde ich klasse, dass du 42 bist. Ne? Das ist so dieser Nachsatz immer, du wirkst ja noch ganz jung, also es ist nicht so schlimm, dass du 42 bist. Ja, ich tue nicht viel dafür. Mhm, ja. Ja. Ich bewege mich natürlich, ich esse und trinke natürlich und ich versuche auch nicht, hier, ich sag mal, jetzt so einen 30-Jährigen rauszukehren oder wie 32 zu wirken oder mit 34 noch an die Tür an der Disco zu klopfen. Pass auf, Thomas, stellen wir uns vor, es vergehen noch 15 Jahre, ja, du wirst schrumpeliger, das ist so, mein älterer. Natürlich, klar. Würdest du, äußerlich attraktiv zu bleiben, beispielsweise eine Schönheitsoperation an dir vollziehen lassen? Nein, überhaupt nicht. Das nicht? Nein. Weil das machen ja auch immer mehr Männer, auch Schwule, ne? Mhm, ich weiß. Das ist übrigens traurig, dass die meisten Schwulen versuchen, ihrer Jugend einfach nachzulaufen. Ja. Ja. Weil das kommt ja nicht mehr, das ist gewesen. Ja. Ja. Mit 20, mit 30, mit 35, mit 38, auch mit 40, das ist gewesen. Ja. Ja. Ich habe auch nicht das Problem, dass ich, sagen wir mal, jetzt unbedingt einen Freund haben muss, der 20, 22, 25 ist. Mhm. Sondern ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn ich 50 bin, einen Freund zu haben, der 60, 65 ist. Mhm. Ich störe mich da nicht an das Körperliche. Ja. Na? 42 Jahre. Wie lange lebst du richtig offen schwul mit allem drum und dran? Warte mal. Ich habe mein Coming-out gehabt, das hört sich komisch an, am 9. November 1989, der Tag, wo die Mauer zusammengebrochen ist. Wie kommt das? Das ist wirklich so gewesen, weil da habe ich mit einem jungen Mann, der offen schwul gelebt ist, also mein Coming-out gehabt. Ja. Nein. Und seitdem lebe ich offen schwul. Ich stehe dazu und... War ja auch relativ spät dann, ne? Sag ich mal so. Ja, ja, doch, kann man sagen. Ja. Hast du vorher ganz alles geheim unter der Bettdecke gehalten? Nein, das nicht. Ich wusste nur nicht, dass es da war. Ja. Ich wusste es nicht. Hast du heterosexuell gelebt? Etwas, ja. Ein wenig. Ein wenig, ja. Ein wenig. Ja. Ich habe also immer einen Bezug zu Jungs oder zu Männern gehabt, aber das war eigentlich mehr platonisch. Ja. Und da kam es dann raus. Ne? Und seitdem, also wie gesagt, ich stehe dazu. Ich war auch hier in Mülheim in der Schwulengruppe auch so ein bisschen aktiv. Ja. Und da habe ich also Jüngere kennengelernt. Ich habe ältere Leute kennengelernt, auch ältere Männer mal kurze Beziehungen gehabt und so. Wunsch so für jetzt die Zukunft wäre das beispielsweise, haben wir noch gar nicht gesprochen heute in der Sendung drüber, eine Ehe mit einem Mann einzugehen? Wäre das was für dich? Nein. Ich möchte als Mann in einer Ehe nicht die Fehler machen, die also sämtliche heterosexuellen Paare machen. Da werden ja über 50% geschieden. Ja. Ich halte das für, ich sag mal, so ein bisschen lächerlich. Ja. Aber ich denke, dass man zumindest rechtlich da eine Gleichstellung auf jeden Fall hinkriegen sollte. Und laut Informationen aus dem aktuellen Spiegel gibt es ein Gerichtsurteil des 17. Senats des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen. Und dieser Senat hat eine homosexuelle Lebensgemeinschaft praktisch mit der Ehe gleichgestellt. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ach ja, nun mein Gott, man sollte das vielleicht nicht mit einer Ehe abmachen. Ich sag mal so, was da stellenweise verlangt wird, das ist schon okay. Und dass man sich gegenseitig absichert, wenn man gegenseitig finanziell abhängig ist, das ist ja gar kein Thema. Thomas. Ein kurzer Nachsatz von mir vielleicht ja. noch. Ich wünsche mir vielleicht jemanden als Freund, der 55, 58, 60 ist, groß, schlank, vielleicht schon so ein bisschen weißhaarig ist und sehr souverän und sehr selbstsicher im Leben steht. So einen Mann wünschen wir dir. Thomas, alles Gute. Okay, Jürgen. Bye, bye. Tschüss. So, Freunde, das war's für diese Nacht. Thema Homosexualität und Altwerden und Alter. In der Technik war Markus Liebetanz. Und ich möchte euch nochmal sagen, dass wir für diese sechsteilige Talkshow-Reihe Domians Welt, die während der Weihnachtszeit ausgestrahlt wird, die erste Sendung ist am 21.12. 22 Uhr im WDR-Fernsehen, suchen wir noch Gäste. Wir suchen Leute, die Lust haben, hier nach Köln zu kommen, um sich mit mir vis-à-vis zu unterhalten. Und wir suchen Gäste, die etwas ganz Besonderes erlebt haben, was Außergewöhnliches zu erzählen haben und es gerne mir erzählen würden. Insbesondere suchen wir noch Leute zum Thema Risiko, die wirklich jedes Risiko scheuen, die 150% sich absichern in jedem und jeglichem, also die wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig leben. Wenn ihr eventuell euch angesprochen fühlt, dann ruft doch jetzt noch an. Unsere Leitungen sind geschaltet bis 3 Uhr nachts unter 0130 29 11. 0130 29 11. Jetzt muss ich mal in die Regie hören. Ah, ich höre gerade, bis 4 sind die Leitungen sogar geschaltet. Also ihr könnt euch Zeit lassen. Das war's für heute. Morgen Nacht offenes Talkradio. Wie immer. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das heißt ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Ich sollte vielleicht, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, sagen, wo es diese Gruppen für ältere Lesben und Schwule gibt. Ganz kurz, sage ich mal, die Städte und dann müsst ihr rauskriegen, wo genau die angesiedelt sind. In Berlin, in Bochum, in Braunschweig, in Bremen, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Lübeck, Mannheim, Mönchengladbach, München, Potsdam und in Rostock, soweit ich informiert bin. Und in der einschlägigen Literatur könnt ihr das sicher noch genauer rauskriegen. Eine schöne Nacht, bis morgen, bye bye, ciao.